Das ist nicht der übliche halbmilitärische Maiumzug, sondern ein Spaziergang von Abertausenden, die hergekommen sind, um zu bekräftigen, dass sie für eine freie sozialistische Demokratie sind. Der Sozialismus braucht nicht weniger, sondern mehr und realere Freiheiten als jede frühere Gesellschaft. Freiheit der Rede und der Presse, der Versammlung, der Vereinigung, der Bewegung, des Reisens und so weiter. Und Sie haben recht also, dass unsere Bürger manches nicht so einfach verstehen, was bei ihnen vor sich geht. Ich würde sagen, dort, wo man den Kampf vernachlässigt, immer dort sitzt der Gegner. Allen, in der CSSR gibt es keine Konterrevolution. Der tschechoslowakische Rundfunk in Pilsen.